sprechen über dich, aber wissen nichts. Viele glauben dich zu kennen, doch sie kenn ich nicht. Die einen halten deinen Spiegel in die Welt hinaus, doch dass es eigentlich ihrer ist, rücken sie nicht raus. Lügen geben viel mehr her, und aus Lügen werden Skandale und noch vieles mehr. Was man macht, ist eh verkehrt. Also darf man sich auch mal daneben benehmen, denn das Gute ist nichts mehr wert. Ich werf die Regeln über Bord, häng alles Schlechte raus. Was für ein Scheißgefühl, so also sieht die Unschuld aus. Ich werf die Regeln über Bord und was wir eingestehen, dann nehme ich doch lieber mein aus eurer Sicht Verbrecher eben wieder. Viele kehren nur den Dreck vor der fremden Tür, denn der vor der eigenen sei nur ein Rosenmeer. Schmutzige Wäsche von den anderen, da geht sie ganz schnell her. Denn mit fremdem Dreck darin erstarrt die eigene Meer. Lügen geben viel mehr her, und aus Lügen werden Skandale und noch vieles mehr. Was man macht, ist eh verkehrt. Also darf man sich auch mal daneben benehmen, denn das Gute ist nichts mehr wert. Ich werf die Regeln über Bord, häng alles Schlechte raus. Was für ein Scheißgefühl, so also sieht die Unschuld aus. Ich werf die Regeln über Bord und was wir eingestehen, dann nehme ich doch lieber mein aus eurer Sicht Verbrecher im Wieder. Ich werf die Regeln über Bord, häng alles Schlechte raus. Was für ein Scheiß.